Enkel anders, anders als die anderen. Mein Geist wird immer frei wandern. In meinen Gefühlen ist der pure Hass. Ich kann nicht glauben, dass du das nicht fasst. Du siehst dieselben Farben, doch sie sind schwarz. Du versuchst, mich zu ändern, doch ich verdammt's. Ich mach nicht mit in diesem Spiel. Die Luft, die du geatmet hast, war schon viel zu viel. Du hast nur geredet, dein Wort ist die Pest. Es gibt nur einen Weg, dass du das unterlässt. Du weißt genau, etwas läuft verkehrt. Doch du gehst weiter, siehst alles verzerrt. Du meinst, du weißt, was richtig ist. Doch schau dich an, wer du wirklich bist. Du siehst dieselben Farben, doch sie sind schwarz. Du versuchst, mich zu ändern, doch ich verdammt's. Ich mach nicht mit in diesem Spiel. Die Luft, die du geatmet hast, war schon viel zu viel. Du hast nur geredet, dein Wort ist gepisst. Es gibt nur einen Weg, dass du das unterlässt. Du siehst dich auf Erden als Weltverbesserer. Doch du bist in Wahrheit im Rücken das Messer. Du bist das Letzte als Bürokrat geboren. Du bist es nicht wert, du hast verloren. Du siehst dieselben Farben, doch sie sind schwarz. Du versuchst, mich zu ändern, doch ich verdammt's. Ich mach nicht mit in diesem Spiel. Die Luft, die du geatmet hast, war schon viel zu viel. Du hast nur geredet, dein Wort ist die Pest. Es gibt nur einen Weg, dass du das unterlässt. Dass du das unterlässt.